Machermusik mit Zed. Yo, was geht ab? Mein Name ist Teddy und ihr hört gerade das Machermusik-Mixtape von meinem Man Blut und Kasse, Mix bei DJ MI. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Hören. Instinct. Gib ihm Bass. Hey, yo. Klopf, klopf, wer ist da? Was, wie, wer ist da? Am Ende zählt doch, wer es war und wer es war, kannst du dir vorstellen? Und wenn du es nicht kannst, kann ich nur raten, schnell das weiter zu suchen, denn er ist nicht, wie du dir vorstellst. Mein Level ist nicht von dieser Erde, wer will battlen? Ich breite Worte, komm her, empfangen dir die Ohrschellen. Du raps Hardware, Kraft zum Beat, aber redest vom Big Business. Wenn ich mein Shit in das Mic kick, fick ich mehr Rapper als du je, Bitch. Wenn ich du wär, würde ich mich lieber verbissen, keiner ist gegen dies. Kaliber, Kugeltische, eins kann ich dir versichern, wenn ich bitte, bin ich mehr als Futuristic. Sieh zu, wie deine Crew mein Deck frisst. Ich gib's ja zu, dass ich niemals in der Juice war. Doch obwohl du niemals in der Juice warst, hältst du dich für Tupac? Machst auf Rapper oder Producer, nennst dich Gangster? In einem Kuhkaff, doch die Frage, die sich stellt, ist, was du keiner bist, als zur Hölle noch in der Booth machst. Ich lauf Amok auf der Bühne, so wie du von jeder meiner Reime ballert auf dich ein wie eine Bazooka. Ich geb so einen dicken Fick auf die deutsche Rap-Szene. Ich will nur goldene Äckchen. Ich seh dich im Video, wie du busy wie Biggie Post. Oh shit, aber bleib mal cool down. Wie du merkst, bitte ich im Parts meine Wut raus und verbrenne wannabe Motherfucker ist im Blutrausch. Keiner will dich hören, keiner will dich sehen, siehst du die Tür? Denn dann kannst du ja gehen, weil ich hier keiner will oder niemand dich fühlt. Ein ganz einfaches Spiel, Zeit, dass du kapierst. Ich folge nur meinem Instinkt auf der Jagd nach lila Papier. Ja? Keiner will dich hören, keiner will dich sehen, siehst du die Tür? Na, dann kannst ja gehen, weil ich hier keiner will oder niemand dich fühlt. Ganz einfaches Spiel, Zeit, dass du kapierst. Ich folge nur meinem Instinkt auf der Jagd nach lila Papier. Ja? Klopf, klopf, wer ist da? Was, wie, wer ist da? Zweiter Part, immer noch dieselbe Frage, wie kann es denn sein? Herr, mit dem Mic, ich klär das mal. Mein Flow ist mehr als barbarisch und frisst dich durchs Rap-Game wie Pac-Man. Und was soll mir wetten? Wenn ich hier Rapper und Rapper zerpflück, perform mit deinem Label persönlich nette. Ich kann nicht fassen, dass all diese Plastik-MCs ihre Toys teures Rap-Man machen auf Voice oder Redman und hören schon wie in den 90ern Redneck. Wen willst du imponieren? Guck, wie ich kompensiere lyrische Symphonien. Wer ist ihr Chef? Wer verteilt verbale Uppercuts, während der Rest bloß durchstottert wie Scatman? Und bei so vielen Feinden fallen sie bloß um wie Dominosteine. Hol mir den besten MC, den du kennst, und ich verbrenn ihn wie Dope in der Pfeife. Fair. Piss dich mit deiner komischen Scheiße. Früher war Hip-Hop, noch heute ist Hip-Hop nur ne Bitch, den Dick flaunt. Ich zieh am Spliff, lass mich dann treiben vom Beat und step in die Boom. Lehn dich zurück, genieße den Kick, sag, fühlst du dich gut? Ich brauch kein Image, was sagt der? Ich bin nicht das Bitte und fick ihr Rapper mit dem finnischen Move. Schieße 100.000 Wörter durch deinen Körper, durchlöcher dich, wie du siehst, hab ich nichts mit euch Bitches zu tun. Keiner will dich hören, keiner will dich sehen, siehst du die Tür? Denn dann kannst du ja gehen, weil ich hier keiner will oder niemand dich fühlt. Ein ganz einfaches Spiel, Zeit, dass du kapierst. Ich folge nur meinem Instinkt auf der Jagd nach lila Papier. Ja? Keiner will dich hören, keiner will dich sehen, siehst du die Tür? Na, dann kannst du ja gehen, weil ich hier keiner will oder niemand dich fühlt. Ganz einfaches Spiel, Zeit, dass du kapierst. Ich folge nur meinem Instinkt auf der Jagd nach lila Papier. Ja? Nicht mein Kopf, Faller, fick nicht mein Kopf. Sonst gibt's Jobbernmäßig dick mit nem Stopp. Du siehst mein Shit, wird vertickt wie scheiß Stopp. Ich dreh durch, also gib mir mein Ohr.